Das ist für den Genuss. Und es hat noch so positive Nebenwirkungen, die manchmal Spaß machen am Wochenende. Wie oft konsumierst du? Ja, am Wochenende trinke ich gerne mal ein paar Bierchen. Ich auch. Was für diese jungen Männer als Genuss daherkommt, ist für viele Jugendliche fast schon so wichtig wie das tägliche Brot, konstatieren Suchtberater. Nicht, dass etwa alle, die an diesem späten Abend auf der Straße mit Bierflaschen herumstehen, gleich suchtgefährdet sind. Allerdings, ohne Alkohol scheint in der Freizeit auch nichts mehr zu gehen. Es gibt ein Lied von den Toten Hosen, das heißt, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Da sagt er, Campino sagt in dem Lied, ganz ohne Drogen geht es nicht und es wird auch immer so sein. Und Jesus sah das genauso, denn aus Wasser machte er Wein. Und das heißt ja so. Fantastisch. Heißt ja so viel, dass wir schon seit Jahrtausenden Drogen konsumieren. Und ich sehe Drogen als ein Grundnahrungsmittel an. Ab morgen sollen nun eine Woche lang auf zahlreichen Veranstaltungen, in Einkaufszentren, auf Sportplätzen, in Restaurants, Unternehmen, Kirchen, Arztpraxen und Apotheken jeder Einzelne dazu angeregt werden, das eigene Trinkverhalten ehrlich einzuschätzen. Denn Prävention beginne bei der Frage, welche selbstverständliche Bedeutung Alkohol im Alltag habe, welche Regeln gelten und wo der oftmals schleichende Übergang zum riskanten Alkoholkonsum einsetze, erklärt Sabine Betzing, die Bundesdrogenbeauftragte und Schirmherrin der Aktionswoche Alkohol. Sorge bereitet der Bundesdrogenbeauftragten auch, dass die Konsumenten, die häufig zur Flasche greifen, immer jünger werden. Auch das sogenannte Koma-Trinken wird immer häufiger praktiziert. Frau Betzing will daher mit Hilfe jugendlicher Testkäufer, die Diskotheken und Kioske besuchen, Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz schneller auf die Schliche kommen. Die befragten Jugendlichen selbst halten von dieser Maßnahme allerdings überhaupt nichts, genauso wenig wie von der Aktionswoche Alkohol der Bundesdrogenbeauftragten Sabine Betzing. Ich kann das Alphabet rülpsen. Ich saufe, weil wer säuft, der lebt. Also er redet jetzt ja gerade für sich. Ich konsumiere keinen Drogen. Ich trinke Alkohol, aber Drogen nehme ich keine.